Eltern und Kinder bilden zusammen auch eine Schicksalsgemeinschaft, in der jeder auf den anderen in vielfältiger Weise angewiesen ist und in der jeder nach seinem Vermögen zum gemeinsamen Wohl beitragen muss. Hier gibt jeder und nimmt jeder. Hier geben auch die Kinder den Eltern, zum Beispiel, wenn sie die Eltern im Alter pflegen. Und hier fordern und nehmen die Eltern mit Recht von ihren Kindern. So viel also zu den Ordnungen der Liebe zwischen Eltern und Kindern.